Test 5. Aufgabe 1. Du hörst Aussagen zu verschiedenen Aktivitäten. Jede Aussage hörst du zweimal. Notiere die richtigen Buchstaben der Aktivitäten A, B, C, D zu den Nummern der Aussagen 1, 2, 3 und 4. Hör zuerst das Beispiel. Hi Tobias, hier ist Michael. Du weißt, am Sonntag habe ich Geburtstag. Ich mache eine Party und lade dich ein. Anja, Silke und die anderen kommen auch.